haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliches Dinner. Erster Teil. Der Anruf von Frau Markowitsch kam, als im Fernsehen ein Koch den Zuschauern vorführte, wie leicht man aus wenigen Zutaten etwas Leckeres zubereiten konnte. Dabei benutzte er mehr Töpfe, als bei mir rumstanden, und von einigen Gewürzen hatte ich bis dahin noch nie etwas gehört. Trotzdem nahm ich den neuen Fall an, auch um mich kulinarisch weiterzubilden, was ja nie schaden kann. Eigentlich bin ich eine miserable Köchin. Und ich dachte schon, dass Sie mich mit einem Fünfgang-Menü verzaubern möchten. Seit Wochen zermartere ich mir den Kopf, welches Menü ich zusammenstellen soll. Eine Mischung aus kroatischer und Schweizer Küche vielleicht? Was essen Sie am liebsten? Ein saftiges Steak, egal ob aus Kroatien oder aus der Schweiz. Das wäre einfach, aber ich muss etwas Raffiniertes kochen. Eine Suppe muss sein. Was passt denn jetzt? Spargel vielleicht? Spargel kommen mir nicht auf den Teller. Sie sind ja auch nicht eingeladen. Ich dachte, ich soll Sie vor den anderen Gästen beschützen. Nein, darum geht es nicht. Dann erklären Sie mir doch bitte in 5 Gängen, um was es genau geht. Wir sind 4 Frauen. Das ist doch immerhin ein Anfang. Vor 2 Monaten hatte ich die Idee, dass wir so etwas wie das perfekte Dinner machen könnten. Wie im Fernsehen. Sie kochen zu 4 das perfekte Dinner. Und wer ist für den 5. Gang zuständig? Wir laden uns gegenseitig ein. Jeder kocht 5 Gänge und die anderen bewerten das Essen. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt ein Dinner in einem Sterne-Restaurant. Und Sie befürchten, dass sich die anderen gegen Sie absprechen? Nein, ich werde sowieso verlieren, weil ich nicht kochen kann. Aber an unserem ersten Abend ist etwas Seltsames geschehen. Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, dass jemand in der Wohnung war. Es wurde eingebrochen? Nein. Aber es war jemand in der Wohnung. Das habe ich gerochen. Nach was roch der Eindringling? Nach Kräutern. Ein Einbrecher, der nach Kräutern riecht? Ja, Rosmarin. Hier sehen Sie, das ist Rosmarin. Riechen Sie. Wenn es sein muss. Es gibt Parfums, die schlechter riechen. Ich glaube, dass jemand mit meinem eigenen Wohnungsschlüssel in meine Wohnung einbrach, während ich ein 5-Gänge-Menü aß. Sie verdächtigen eine der 3 anderen Frauen. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Ist was gestohlen worden? Ich habe mehrmals alles durchgesehen, aber es fehlt nichts. Vielleicht haben Sie sich alles eingebildet. Einbrecher, die nach Rosmarin riechen, sind seltener als Lammkoteletts, die nach Rosmarin riechen. Können Sie kochen? Nur Fleisch und nur, wenn es sein muss. Schade. Meine Idee ist, dass Sie an das nächste Treffen gehen. Heute Abend. Ich liege offiziell mit einer Darmgrippe flach und Sie versuchen herauszufinden, welche von meinen Freundinnen ein falsches Spiel spielt. Das klingt nicht schlecht. Gegen einen netten 5-Gänger und ein paar knackige Damen habe ich nichts einzuwenden. Wunderbar. Die Frauen sind alle Singles. Die werden jubeln, wenn ein Mann mich vertritt. Sie gab mir die Adresse, an dem der nächste 5-Gänger gekocht wurde. Ich machte mich auf allerlei gefasst und duschte ausgiebig, ehe ich mich auf den Weg machte. Vor dem Haus, in dem gekocht werden sollte, traf ich auf 2 ratlose Damen. Sie vertreten Ivanka? Ist das erlaubt? Da könnte ja jeder kommen. Ich bin nicht jeder, ich bin Philip Maloney. Und ich kann eine Vorspeise nicht von einem Dessert unterscheiden. Ja, dann haben Sie hier nichts verloren. Wir sind Hobbyköchin. Wir erwarten ein objektives und gutes Urteil. Ich beurteile die Köchin nach meinen eigenen Kriterien. Knackig und saftig sollte sie sein. Oh, was ist denn das für ein Dinosaurier? Einer dieser unsäglichen Macho-Typen aus der Vergangenheit? Moden sind vergänglich, aber Maloney bleibt. Na, lass ihn doch. Wir sind zu zweit, er hat keine Chance mit seiner Banausenmeinung. Aber mit Ivanka werde ich ein ernstes Wort reden. Um seinen Vorstadt-Testosteron-Hengst vorbeizuschicken, ist geschmacklos. Sie sollten mich testen und danach ein Urteil fällen. Also gut. Wie pochiert man Fischfilet? Ich bin eine Landratte. Fische sind mir zu glitschig. Na dann, wie pochiert man ein Rindsfilet? Ich brate das Fleisch an und es dankt es mir. Vergiss es, der kann nicht mal ein Spiegelei braten. Und ob ich das kann, sogar einhändig. Vielleicht sollten wir ihn in der Badewanne pochieren. Glaubst du, dass er standhaft ist? Anstatt hier rumzustehen, sollten wir gemeinsam ein Hotel aufsuchen. Da kann ich Sie davon überzeugen, dass frischer Maloney besser ist als pochierter Fisch. Wie lange dauert es noch, bis Renate sich meldet? Sie sagte mir, dass sie ein SMS schickt. Wir sollten einfach bei ihr klingeln. Ich könnte den Damen behilflich sein. SMS sind nicht mein Ding, aber mit Türklingeln kenne ich mich aus. Das überrascht mich nicht. Sie sind doch voll der Vertretertyp. Komm, wir gehen rauf. Es frischt auf, ich möchte mich nicht erkälten. Soll ich Ihnen meine Jacke reichen? Oh, nur das nicht. Ich bin allergisch gegen Staub und Dreck. Jetzt ist aber gut. Ich dusche täglich und wechsle ebenso oft mein Hemd. Ach, mir reicht es. Da geht jemand raus. Einfach lächeln und rein ins Haus. Und schon waren wir im Haus. Im Parterre roch es nach Reinigungsmitteln. Im ersten Stockwerk nach Gummi und im zweiten wieder nach Reinigungsmitteln. Die Tür zur Gastgeberin stand offen und kein Laut drang aus der Wohnung. Weder ein Brutzeln, noch ein Köcheln, noch der Seufzer einer verzweifelten Frau. Da sich auf Zurufe niemand meldete, betraten wir die Wohnung. Sie hat noch nicht mal das Gemüse gerüstet. Kann man das Gemüse nicht schnittfertig kaufen? Eine richtige Köchin tut das nicht. Eine richtige Köchin scheint überhaupt nichts zu tun. Was riecht hier so seltsam? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist Rosmarin. Anscheinend hat sie doch etwas vorbereitet. Sagten Sie Rosmarin? Das sind Kräuter, in der italienischen Küche sehr beliebt. Ich schau mal im Wohnzimmer nach hier. Vielleicht hat sie das Essen vergessen. Oder sie ist rasch einkaufen gegangen und kommt schon bald mit 5 fertigen Gängen nach Hause. Etwas stinkt hier nicht. Ich muss etwas trinken. Ist was? Renate, sie liegt im Wohnzimmer. Sie ist tot. Du machst einen Witz, nicht wahr? Schau doch selber nach. Früher kriegten Frauen noch Schreikrämpfe, wenn sie eine Leiche erblickten. Weshalb soll ich schreien? Davon wacht Renate auch nicht mehr auf. Und Sie sind sicher, dass die Köchin tot ist? Ich habe einige Jahre als Arzthelferin gearbeitet. Sie haben die Leiche berührt. Was soll diese alberne Fragerei? Wir sollten die Polizei verständigen und uns danach einen Tisch in einem guten Restaurant reservieren. Sie bleiben hier und ich schaue mir die Leiche in aller Ruhe an. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich bleibe keine Minute länger hier. Das Leben geht schließlich weiter. So ist es. Aber leid tut sie mir schon ein wenig. Sie hat sich erst vor ein paar Wochen die Nase richten lassen. Davon hat sie jetzt auch nichts mehr. Die beiden Frauen verdrückten sich und ich schaute mich im Wohnzimmer um. Die Tote lag neben dem Esstisch. Unweit des Kopfes entdeckte ich eine zerbrochene Schale, die vermutlich für die Todesursache verantwortlich war. Auch wenn ich von dem Gedanken keineswegs begeistert war, blieb mir nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Nachdem die Polizei den Tatort untersucht und die Leiche abtransportiert hatte, meldete sich ein Hausbewohner, der angeblich eine wichtige Beobachtung gemacht hatte. Er war klein und hager und schlurfte wie ein Greis über das Parkett seiner Wohnung. Schließlich setzte er sich ächzend in einen großen Sessel. Bürger, die Beobachtungen machen, die zur Aufklärung eines Verbrechens führen, sind vorbildlich. Danke. Leider können wir im Zuge der aktuellen Sparrunde keine Belohnung ausrichten, aber Sie erhalten 3 Gutscheine für das Musical Polizist Weckerlis letzter Fall, das derzeit von pensionierten Polizeibeamten einstudiert wird. Ich hasse Filme, in denen gesungen wird. Ein Musical ist kein Film. Ein Musical wird auf einer Bühne aufgeführt. Ich hasse Menschen, die öffentlich singen. Sie können die Gutscheine online versteigern. Oder gegen Bildlied der Schweizer Fußballnationalspieler tauschen. Ich hasse Fußballspiele. Vielleicht sollten Sie den Zeugen befragen, anstatt ihm Gutscheine für ein Horrorkabinett anzubieten. Der Mann steht möglicherweise unter Schock. Sehen Sie die glasigen Augen. Kann ich jetzt wieder zu meinem Meerschweinchen? Sie besitzen Haustiere. Das macht den Zeugen glaubwürdiger. Menschen, die Haustiere besitzen, beobachten besser. Ich habe ein Buch gelesen. Ich hasse Menschen, die Bücher lesen. Der Mann wird mir immer sympathischer. Wie alt sind denn die putzigen Tiere? Sie sind tot. Ausgestopfte Tiere essen und stinken nicht. Über Besitzer von ausgestopften Tieren steht in dem Buch nichts. Was haben Sie beobachtet? Einen Chinesen. Ah. Er rannte die Treppe runter. Und woher wissen Sie, dass es ein Chinese war? Könnte es nicht auch ein Koreaner, ein Japaner oder ein Pekingese gewesen sein? Nein. Sind Sie sich absolut sicher? Ja. An Präzision lässt der Zeuge nichts zu wünschen übrig. Ich bedanke mich im Namen der öffentlichen Sicherheit für Ihren Beitrag zur Aufklärung eines Kapitalverbrechens. Gerne. Die Gutscheine für das Musical Philip Malonis Steter Fall können Sie bei DRS3 beantragen. Der Zeuge stand auf und führte uns zur Tür. Mein Weg führte mich am nächsten Tag zu meiner Klientin, die in ihrer Küche experimentierte. Es roch angebrannt und es rauchte und dampfte und auf dem Küchenboden klebte eine schmierige Flüssigkeit. Ich verstehe das nicht. Wie schaffen es die anderen Leute ohne Chaos und ganz ruhig ein gutes Essen zuzubereiten? Vermutlich macht Übung den Meister. Sie sind zweifellos auf einem guten Weg. Ach was, die Krebs sind mir völlig missraten. Die Soße habe ich zu heiß gekocht und alles blubberte auf den Erd und den Boden. Der Brokkoli ist matschig und die Kümmelkartoffeln sind angebrannt. Sie sollten sich einem anderen Hobby zuwenden. Wir haben beschlossen, die Dinners fortzusetzen und damit auch Renate zu gedenken. Wundern Sie sich nicht darüber, dass innerhalb kurzer Zeit jemand in Ihrer Wohnung war und eine Freundin ermordet wurde. Sie glauben an einen Zusammenhang? Ein Zeuge hat gesehen, wie ein Chinese das Treppenhaus runterlief. Ein Chinese? Ja. Das ist typisch. Renate hat sich einen Koch gemietet, um uns zu beeindrucken. Ein chinesischer Koch? Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, weshalb bei Renate ein Chinese gesehen worden sein soll. Und weshalb sollte der chinesische Koch ihre Freundin töten? Gehört es nicht zu Ihren Aufgaben, solche Rätsel zu lösen? Hm. Oder möchten Sie mit mir tauschen und einen Fünfgänger kochen? Dann löse ich lieber 5 Mordfälle. Halten Sie mich und die anderen für gefährdet? In der Küche roch es nach Rosmarin. Das ist kein ungewöhnlicher Küchenduft. Aber seltsam genug. Sie glauben, dass derselbe Eindringling auch bei mir war? Ein Chinese, der nach Rosmarin riecht. Das ist ziemlich seltsam. Allerdings... Gibt es etwas, das Sie mir verheimlicht haben? Nein, aber ich habe bemerkt, dass meine Digitalkamera verschwunden ist. Der Eindringling hat also doch etwas gestohlen, als er in Ihrer Wohnung war. Das könnte sein. Ich benutze die Kamera fast nie, deshalb habe ich sie auch nicht vermisst. Hm. Gestern hatte ich aber die Idee, in Restaurants die Teller zu fotografieren, um zu lernen, wie die das Essen präsentieren. Wenn mein Essen schon ungenießbar ist, sollte es wenigstens hübsch aussehen. Sie beschrieb mir die Kamera und ich notierte mir die Angaben. In meinem Büro roch es seltsam. Ich schaute mich um, konnte aber die Ursache des Geruchs nicht erkennen. Erst als sich die Tür bewegte und dahinter ein dünner Mann zum Vorschein kam, wusste ich, wonach es roch. Rosmarin. Ich bin süchtig danach. Als Kind fiel ich vom 3. Stock in einen Rosmarinstrauch. Das war mein Glück. Ich überlebte und seither bin ich versessen nach dem Geruch von Rosmarin. Ich bade täglich in einem Rosmarinbad und habe mir mein eigenes Aftershave gemixt. Ein Mann mit Ihrer Ausdünstung sollte nicht in fremde Wohnungen eindringen. Fahndet die Polizei bereits nach mir? Das bezweifle ich. Das ist gut. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Aber Sie sind in die Wohnungen der beiden Frauen eingedrungen. Es hat mich gejuckt. Es hat Sie gejuckt? Ich war früher Einbrecher. Heute mache ich das nur noch zum Spaß. Sie dringen zum Spaß in fremde Wohnungen ein? Um zu sehen, ob ich es noch kann. Aber eigentlich bin ich ein Berufskollege. Sie sind Privatdetektiv? Jemand hat mich angeheuert, um die 4 Frauen zu beobachten. Alle 4 aufs Mal? Wie schaffen Sie das bloß? Ich sollte lediglich Ihren Tagesablauf protokollieren. Damit jemand anders bei guter Gelegenheit in die Wohnungen eindringen kann. Davon gehe ich aus. Aber mit Mord will ich nichts zu tun haben. Wer ist Ihr Auftraggeber? Das läuft alles anonym. So. Er meldet mir und sagt mir, wo ich die Berichte und Fotos hinterlegen soll. Dort liegt dann auch mein Honorar. Es hat immer alles einwandfrei geklappt. Aber ich befürchte, dass er mir den Mord jetzt anhängen will. Möglicherweise weiß er, dass ich auch in den Wohnungen war. Ich vermute mal, dass der Mörder den Rosmarin gerochen hat. Das befürchte ich auch. Sie müssen mir helfen. Ich muss untertauchen. Kann ich mich ein paar Tage bei Ihnen einquartieren? Wenn Sie die Miete für die nächsten 3 Monate übernehmen, lass ich mit mir reden. Das geht in Ordnung. Ich habe mit dem Auftrag gutes Geld verdient. Ich könnte mich ein wenig nützlich machen. Tun Sie das. Der Staubsauger steht da drüben, im Wandschrank. Soll ich auch für uns kochen? Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn alles nach Rosmarin duftet. Aber ich kann einfach nicht anders. Während ich mir überlegte, ob ich den Kerl wieder rauswerfen sollte, rief meine Klientin an. Sie klang aufgeregt und berichtete, dass bei einer weiteren Hobbyköchin eingebrochen worden war. Ich machte mich zusammen mit Kollege Munz auf den Weg und traf auf Frau Henseler. Alles ist durchwühlt worden, aber auf den ersten Blick wurde nichts gestohlen. Das ist verrückt. Weshalb hat es jemand auf meine Wohnung abgesehen und lässt dann nichts mitlaufen? Ich besitze Schmuck und habe auch Bargeld, aber das interessierte den Einbrecher nicht. Jemand sucht nach etwas, weiß aber offenbar nicht genau, wo er es findet. Aber er glaubt, dass eine der Köchinnen dieses Etwas besitzt. So sieht es aus. Die ermordete Köchin kam vermutlich zur falschen Zeit nach Hause. Ich glaube nicht, dass sie gezielt getötet wurde. Wer sind Sie und weshalb riechen Sie nach Rosmarin? Er benutzt diese Tarnung, wenn er in fremden Gärten ermittelt. Waren Sie auch schon in dieser Wohnung? Nein. Die Tür hat ein Vierpunktschloss. Da kommt man nur rein, wenn man einen Schlüssel besitzt. Offenbar geht es auch anders. Der Einbrecher kam über die Balkontüre. Das ist primitiv. So etwas hätte ich früher nie getan. Was hat das alles zu bedeuten? Das sollten wir gemeinsam herausfinden. Je schneller, je besser. Ich fahre jetzt zurück in Ihr Büro, da fühle ich mich sicherer. Leben Sie zusammen? Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber sind Sie nicht etwas zu alt für so etwas? Mein Kollege klärte die Frau auf und ich schaute mich in der Wohnung um. Dabei wurde ich den Eindruck nicht los, dass der Einbrecher in ziemlicher Panik handelte. Offenbar suchte jemand nach etwas sehr Wichtigem und war bereit, dafür auch über Leichen zu gehen. Nachdem ich mir am Abend ein paar Whiskys in einer Bar gegönnt hatte, traute ich meinen Augen kaum, als ich zurück in mein Büro kam. Mein Schreibtisch stand woanders und es stank nach Putzmitteln. Ich habe Ihr Büro nach Feng Shui-Prinzipien umgestellt. Schon in ein paar Tagen werden Sie den Unterschied spüren. Ich will aber keinen Unterschied spüren. Wenn Sie nicht sofort alles wieder so hinstellen, wie ich es mir gewohnt bin, dann schmeiß ich Sie raus, egal wie viele Chinesen hinter Ihnen her sind. Wir sollten sachlich bleiben. Wenn in diesem Büro eine bessere Energie fließt, wird sich das auch positiv auf die Honorare auswirken. Die einzige Energie, die derzeit fließt, ist mein Ärger. Ich habe den Boden feucht aufgenommen und ich habe das Fenster geputzt. Sie sollten sich dankbar zeigen. Und ob ich das tue? Sie werden die Nacht in einem Hotelzimmer verbringen, das ich für Sie aussuche. Ich hoffe, Sie sind gegen Wanzen, Parasiten und andere Krankheitserreger immun. Mein Auftraggeber hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Ich befürchte, dass ich auf der Abschussliste stehe. Sie stehen auch bei mir auf der Abschussliste. Ich schlage einen Kompromiss vor. Ich nächtige im Keller. Ja, zu diesem Büro gibt es doch sicherlich ein Kellerabteil. Wehe, Sie räumen da unten auf. Wenn sich die Spinnen morgen über Sie beschweren, kann ich für nichts garantieren. Wir müssen herausfinden, wonach der Mörder sucht. Es muss mit den Frauen zu tun haben. Wahrscheinlich haben Sie keine Ahnung, dass Sie etwas besitzen, das für jemand anders enorm wichtig ist. Was könnte das sein? Das Einzige, was die Frauen miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass sie Single sind und gerne kochen. Vielleicht ein Kochrezept? Jemand tötet wegen eines Kochrezeptes? Eine solch schwachsinnige Theorie traue ich normalerweise nur der hiesigen Polizei zu. Wir dürfen nichts ausschließen. Was für uns alle wertlos erscheint, kann für eine bestimmte Person ein Schatz sein. Woran sind Chinesen interessiert? Wirtschaftsspionage? Vielleicht geht es um Produktepiraterie. Keine der Frauen arbeitet bei einer Firma, die interessant genug wäre. Wir müssen mit den Frauen reden, so schnell wie möglich. Mitten in der Nacht? Solche Anrufe werden heutzutage als Belästigung eintaxiert. Das kann uns eine Anzeige einbringen. Sie arbeiten doch für eine der Frauen. Mehr oder weniger. Sie sollten sie anrufen. Vielleicht erinnert sie sich an etwas. Aber erst, wenn mein Schreibtisch wieder am alten Ort steht. Also gut. Er schob das schwere Möbel wieder dahin, wo es sich schon jahrzehntelang wohlgefühlt hatte. Ich rief meine Klientin an und war erstaunt darüber, dass sie sich sofort meldete. Sie war bei Freunden und ließ sich in die Geheimnisse der Crepe-Zubereitung einweihen. Wir trafen uns in einer Bar, in der auch spät nachts noch eine Menge Energie floss. Natürlich haben wir uns Gedanken darüber gemacht, aber es gibt nichts, was für einen Chinesen interessant sein könnte. Gibt es keinerlei Assoziationen zu China? Waren Sie vielleicht gemeinsam in einem chinesischen Restaurant? Wir gehen regelmäßig gemeinsam essen, aber bei einem Chinesen waren wir nie. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn Glutamat im Essen ist. Ist das ein Kraut oder ein Tier? Das ist Geschmacksverstärker. Wird auch benutzt, um das Fleisch zarter zu machen. Gehen Sie auch sonst zusammen aus? Vielleicht ins Kino oder ins Theater? Nein, uns verbindet einzig, dass wir gerne gut essen. Okay, die anderen können auch gut kochen, aber das ist alles. Vielleicht geht es gar nicht um den Chinesen. Vielleicht ist er nur ein Auftragskiller. Ein Auftragskiller? Weshalb sollte jemand dafür bezahlen, uns zu töten? Es muss irgendwas vorgefallen sein. Jetzt fällt mir etwas ein. Aber das war nicht bei einem Chinesen. Das war in einem Steakhouse. Da saßen am Nebentisch drei Asiaten. Das klingt verheißungsvoll. Haben Sie vielleicht mitbekommen, worüber sich die Asiaten unterhielten? Fremdsprachen sind nicht mein Ding. Was haben die Asiaten gegessen? Daran erinnere ich mich wirklich nicht mehr. Und es ist im Verlauf des Abends nichts vorgefallen? Nichts, an das ich mich erinnere. Ich ging irgendwann auf die Toilette und als ich zurückkam, da waren die Asiaten weg. Wir müssen die beiden anderen Frauen fragen. Jetzt, sofort. Das dürfte schwierig sein, mitten in der Nacht. Ich kann es ja mal versuchen. Die beiden teilen sich eine Suite in einem Luxushotel. Die beiden sind ein Paar? Nein, nach den Ereignissen der letzten Tage wollten sie nicht zu Hause schlafen. Und wann hat man schon einen guten Grund, um in einem Luxushotel zu nächtigen? Sie wählte auf ihrem Handy eine Nummer, doch es meldete sich nur die Mailbox. Bei der zweiten Nummer dauerte es eine Weile, doch schließlich meldete sich eine der Hobbyköchin. Mein Kollege fuhr zurück in mein Büro und ich fuhr zu den beiden Damen ins Luxushotel. In einer ruhigen Ecke setzten wir uns auf viel Plüsch und ich erzählte von den Asiaten im Steakhouse. Klar, da war etwas. Als die Asiaten weg waren, sah ich eine digitale Kamera, die sie offenbar vergessen hatten. Damit hätten wir endlich etwas Greifbares. Aber wir haben die Kamera nicht mitlaufen lassen. Das stimmt nicht ganz. Boah, du hast die Kamera heimlich eingesteckt. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Als wir aufstanden und weggingen, lag die Kamera immer noch da. Und da habe ich zugegriffen. Kamera jetzt. Ich habe sie weggeschmissen, sie war kaputt. Die Asiaten sind hinter einer kaputten Kamera her? Vermutlich eher hinter dem Speicherchip. Den habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Ach. Den kann man ja noch gebrauchen. Und wo haben Sie die Speicherkarte? In meinem Auto, soll ich sie holen? Was wohl auf der Speicherkarte drauf ist? Vielleicht ganz schreckliche Dinge. Begleiten Sie mich in die Garage? Niemand folgte uns und in der Tiefgarage war außer uns keine Menschenseele. Die Speicherkarte steckte ich ein. Ich rief meinen Kollegen an und bat ihn am nächsten Tag, mein Kellerabteil zu verlassen, was er murrend akzeptierte. Am nächsten Morgen bestaunte ich im Polizeipräsidium die Fotos. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Das sind die Auswüchse der Globalisierung. Menschen werden wegen einer Nichtigkeit getötet. Sind das da wirklich alle Fotos? Ich sehe nur Asiaten, die sich die Hand schütteln. Vielleicht bedeutet das in deren Kulturen etwas ganz anderes. Oder die Herren gratulieren sich zu irgendwelchen Insidergeschäften. Wahrscheinlich geht es um einen dieser Heckenfunds. Ein Heckenfund? Verstecken sich darin die gemeinen Heckenschützen? Auf Englisch heißt das Hedgefunds, Maloney. Die kaufen sich in Firmen ein, saugen sie aus und verdienen sich daran eine goldige Nase. Mir kann das egal sein. Ich habe kein Geld für Aktien und mein Bankberater hat sich seit Jahren nicht mehr bei mir gemeldet. Wir werden die Fotos auswerten. Früher oder später werden wir wissen, was genau dahinter steckt und wer die Frau getötet hat. Jetzt aber muss ich zum Kurs freundliche Polizisten und der Umgang mit sich erbrechenden Fußballfans. Schließlich wollen wir gewappnet sein, wenn die Euro losgeht. Die Polizei ließ durch die Medien verbreiten, dass ein Speicherchip im Zusammenhang mit dem Mord an der Frau sichergestellt worden sei. Dadurch waren die anderen Hobbyköchinnen nicht mehr in Gefahr. Wochen später wurde bekannt, dass asiatische Investoren in dubiose Waffengeschäfte verwickelt waren. Es gibt Menschen, die schütteln sich freundlich die Hand, auch dann, wenn sie über Tötungsmaschinen verhandeln. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Dinner, dritter und letzter Teil.